Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still got me, Ty Norris in the complete defense. Brilliant stuff, oh, it's gone in for the goal of the season. Hallo liebe Wölferadio-Freunde, herzlich willkommen zur dieswöchigen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben auch einiges zu besprechen, glaube ich. Stuttgart, Schalke, dann die Äußerung von Daniel Didavi und das entsprechende Fan-Echo. Das werden wir alles mal diskutieren hier heute. Aber wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Spiel gegen Bremen. Da habe ich den Bremer TV-Journalisten Patrick Kreitz zu Gast. Und dann wollte ich mal wissen, wie es denn hinter den Kulissen beim VfL so aussieht, nämlich bei der VfL-Med-Abteilung. Was soll der Mist? Ja, das haben sich wahrscheinlich viele VfL-Fans gefragt. Vor allen Dingen nach der zweiten Halbzeit gegen Stuttgart und vor allen Dingen nach dem Pokalspiel gegen Schalke. Da ist man ausgeschieden, ich möchte fast sagen sang- und klanglos, ein bisschen ja, hilflos auch. Aber was noch viel schlimmer ist, man hatte den Eindruck, die Mannschaft würde gar nicht weiterkommen wollen. Es war so, ja, vielleicht machen wir noch ein Tor, vielleicht auch nicht. Was ich vermisst habe, war dieser absolute Siegeswille, das Ding nochmal irgendwie zu drehen. Es lief nicht alles rund. Ich meine, man hat gut begonnen und dann läuft man in den ersten Schalker Konter rein. Das macht der Burgstaller gut, gar keine Frage. Aber unsere Abwehr oder unsere Abwehrspieler sehen da auch entsprechend alt aus. Die Rückwärtsbewegung hat da auch nicht gestimmt, aus meiner Sicht. Hat man sehr viel Platz gelassen. Aber ansonsten hat Schalke nicht viel gebracht. Ich glaube, der nächste Torschuss war dann von Schalke irgendwie in der 86. Minute oder so. Aber dahinter können wir uns nicht verstecken, Leute. Denn das muss man ganz ehrlich mal sagen, was da abgeliefert wurde, das hat mit dem ja selbst auferlegten Motto von Arbeit, Fußball und Leidenschaft echt wenig zu tun. Und ihr wisst, ich bin keiner, der da blind irgendwie draufkloppt und tatsächlich auch noch jemand ist, der versucht, ja, was Positives mitzunehmen aus der ganzen Geschichte. Aber so langsam, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, fehlen mir da so ein bisschen ja, die Worte, die Mittel, ja, die Ansätze letztendlich auch, um das zu tun. Denn was haben wir auf Schalke, außer jetzt dem guten Beginn ja, zu zeigen gehabt? Also das war wenig. Also man hatte nicht das Gefühl, dass die Mannschaft, ja, nochmal richtig gegengehen kann. Vielleicht gegengehen will, will ich gar nicht mal sagen. Vielleicht haben auch nur die Mittel gefehlt, aber es wirkte halt so gleichgültig. Und das ist somit das Schlimmste, was man, glaube ich, da machen oder sagen kann. Nämlich, dass wir eine Mannschaft auf dem Platz haben, wo man als Fan nicht das Gefühl hat, die wollen das Ding unbedingt gewinnen. Und die hängen sich auch entsprechend rein, weil das eigentlich zu den Grundtugenden gehört. Und bevor wir dann halt dann noch zu solchen Äußerungen kommen, wie Daniel Didavi sie nach dem Stuttgart-Spiel getätigt hat und auch sozusagen nochmal zur genaueren Analyse. Ja, ich habe viel mit Fans diskutiert und ich habe auch viele ja, Nachrichten bekommen und sehr viel auch, was so Bewertungen zum Spiel und zur gegenwärtigen Situation letztendlich angeht und würde euch da gerne mal was vorlesen von einem Kumpel, der auf Schalke war und sich das mit angeschaut hat. Und der fasst es aus meiner Sicht sehr gut zusammen, was er mir geschrieben hat. Oder das fasst es ganz gut zusammen. Er schreibt, ich weiß nicht, wie ich meine Gefühlslage bzw. emotionale Verfassung in dem Punkt beschreiben soll. Enttäuschung, Ratlosigkeit, fassungslose Verärgerung in viele Richtungen, in Klammern das immer wiederkehrende mit dem Arsch einreißen, was man mühsam aufgebaut hat von Mannschafts- und Fanseite, das Fangejammer, die miesen Ergebnisse trotz nachgewiesenem vorhandenem Können der Mannschaft, Beleidigungen der Fans gegenüber der Mannschaft und so weiter und so fort. Ich bin immer noch sehr bedient davon, dass ein Spiel verloren wurde, das Spiel auf Schalke, das nicht verloren hätte werden dürfen. Es wird schon zu Aktionen aufgerufen, um gegenüber der Mannschaft ein Zeichen zu setzen. Das riecht schon wieder sehr nach Marathontor. Es wird schon wieder nach den jungen Wilden gequäkt. Mich nervt das alles nur noch. Stichwort Haufen Scheiße und so weiter. Da wiederholt sich etwas. Und Das ist ein ganz, ganz gefährlicher Punkt, weil derjenige, der mir das geschrieben hat, der gehört wirklich zu den Treuesten der Treuen, in Anführungsstrichen, fährt wirklich immer mit und versucht wirklich alles auch für den Verein zu geben. Und jetzt, vielleicht hört jemand zu. Ich weiß, es gibt Fans, die zuhören, das finde ich auch toll, aber vielleicht hört auch jemand von Mannschaftsseite mal zu oder es wird weitergetragen oder sonst irgendwas. Liebe Mannschaft, ihr seid dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, vielleicht ist es euch auch egal, aber dann habe ich es euch zumindest mal gesagt oder ich habe es zumindest mal gesagt in dem Zusammenhang. Ihr seid dabei, eine Menge noch zu verspielen und eine Menge mehr zu verspielen, als es in der letzten Saison schon der Fall gewesen ist. In der letzten Saison reden wir von Angst. Da reden wir von Angst, dass wir nach 20 Jahren das Gespött sind, mit so einem Kader und so weiter runterzugehen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, in dem Moment, wo wir da quasi, ja, eigentlich triumphieren hätten sein sollen nach so einer langen Zeit, wenn wir uns freuen sollen auf diese Spielzeit und am Ende retten wir uns gerade so gegen die Nassfüße aus Braunschweig und in der Relegation und es war nicht schön und es haben alle darunter gelitten. Ich glaube natürlich auch, die Mannschaft, die Verantwortlichen, ich weiß das auch, immer wenn ich mich unterhalte mit den entsprechenden, das hat genagt und das hat dann gezehrt. Was dann folgte, war aber auch gleichzeitig was Positives, nämlich ein unglaublicher Schulterschluss. Alle haben zusammengestanden, muss ich euch nicht einzeln erzählen. Das ist auch etwas, was ja auch ihr bzw. die Vereinsseite immer sehr hervorgehoben habt, gerade was auch die Fans dann geleistet haben. Und es gab ein Versprechen. Diese Situation sollte sich nicht wiederholen. Umbrüche gab es, kamen neue Spieler, angeblich Unzufriedene wurden aussortiert, durften den Verein verlassen. Und jetzt, nachdem es letzte Saison Angst war, sind wir jetzt an einem Punkt, ja, der Ablehnung, des Zynismus, Sarkasmus, was weiß ich was. Man macht sich über die eigene Mannschaft, über das eigene Team, über das eigene Bild, was der VfL abgibt im Jahr 2018, lustig. Und zwar in einer Form, die dann tatsächlich auch wieder ja fast schon in Gleichgültigkeit von Seiten der Fans mündet, nach dem Motto, was soll ich mich jetzt noch aufregen? Ich kann es mir nicht mehr angucken. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Und dann muss man sich dann noch mal fragen, wie konnte es denn dazu letztendlich kommen? Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Versprechen, was gegeben worden ist, nämlich mit Arbeit, Fußball, Leidenschaft, das Versprechen, was gegeben worden ist mit, das soll sich nicht wiederholen, das Versprechen, was jedes Wochenende gegeben wird, wir können eigentlich besser Fußball spielen, das wird nicht eingelöst von eurer Seite. Und die Fans haben davon die Schnauze voll. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das sind Sachen, das geht weit über das übliche Mecker hinaus. Das sind nicht mehr nur die Leute, die sowieso meckern oder die nicht mal zufrieden wären, wenn wir fünfmal hintereinander die Champions League gewonnen haben. Die Leute, die gibt's immer. Aber jetzt sind es mittlerweile auch die, die nicht mehr weiter wissen oder die sich fragen, wofür investiere ich denn überhaupt so viel in diesen Verein? Wofür rede ich denn letztendlich auch und was mache ich denn auch? Und ich fahre mit und ich gucke mir das an. So, das sind alles Sachen, die sind sehr, sehr ja, unbefriedigend für diese Seite. Und man hat nicht das Gefühl, dass man A, ernst genommen wird, dass man mitgenommen wird und dass es vielleicht auch besser werden könnte. Wir diskutieren schon wieder, oder ich sehe das ja, ich lese es ja alles. Wenn ihr es nicht tut, ich sag's euch gerne. Es wird über den Trainer diskutiert, es wird über den Sportdirektor diskutiert. Ja, und eben nicht nur von Leuten, die sowieso immer nur meckern. Ja, das zieht sich. Wir haben eine ihr könnt es ja an den Zuschauerzahlen sehen im Vergleich zur vergangenen Saison. Das ist ja rückläufig. So, das heißt, wir geben als VfL Wolfsburg ein Bild ab, was nicht gut ist. Und da müssen wir allesamt dran arbeiten. Und es tut mir leid, wenn ich das so sage, da müsst ihr verdammt nochmal in Vorleistung gehen. Und zwar mit eurem Einsatz auf dem Platz. Es kann nicht sein, dass wir eine Situation heraufbeschwören, die uns geradewegs wieder dahin führt, wo wir letzte Saison schon mal waren, was nie, nie wieder hätte passieren sollen. So, und da müsst ihr doch einsehen, dass das, was da abgeliefert wird, bei allem, ja meinetwegen auch unglücklichen Sachen, die gelaufen sind, Verletzten, Misere, was weiß ich was, eine nicht eingespielte Mannschaft, weil neue Zugänge da sind oder ist eine junge Mannschaft, meinetwegen, lasse ich auch alles gelten. Aber es muss doch möglich sein, nach 21, 22, 23 Spielen, das Gefühl zu haben, da ist eine Mannschaft auf dem Platz. Versucht es doch zumindest mal. Also es ist ja schon fast schon ein flehentlicher Appell. Ja? Und ich weiß, ich bin auch kein Freund davon, da jedes Mal die Ziele neu zu definieren und zu sagen, ja, wir haben den einstelligen Tabellenplatz ausgegeben, jawohl, das kann man immer noch erreichen, warum sollen wir da jetzt irgendwie einen auf Panik machen? Wichtig ist natürlich auch, dass da eine entsprechende Ruhe herrscht. Aber ich kann nur ausdrücklich davor warnen, das, was da gerade passiert, gerade im Umfeld, gerade bei den Fans, das kann so einen Schaden anrichten, einen dauerhaften Schaden, und das können wir uns nicht leisten. Und ich erwarte von euch ganz einfach als Repräsentanten, als wichtigste Repräsentanten unseres Vereins, dass ihr verdammt nochmal mehr tut als das, was ihr in den letzten Spielen gezeigt habt. Vor allen Dingen, was ihr auch gezeigt habt in so Spielen wie gegen den HSV oder Köln. Ihr könnt es besser, und wenn ihr nicht wisst, woran es liegt, dann setzt euch zusammen, und ihr könnt mir auch nicht erzählen, dass es hier immer nur am Mannschaftsgeist oder an Grüppchenbildung liegt und so. Bei Bayern gehen sie auch nicht jeden Abend einen trinken. Das kann mir auch keiner erzählen. So, aber da sind Leute am Werk, die wollen erfolgreich sein. Ich erwarte von einem Leistungssportler, dass er jedes Spiel gewinnt, und wenn er nicht jedes Spiel gewinnt, dass er alles versucht hat. Das hört sich immer so nach Allgemeinplätzen an, aber es ist kein Allgemeinplatz, es ist die Grundvoraussetzung dessen, wie man erfolgreich sein möchte. Und wenn ihr meinetwegen auch alles Ein-Mann-Unternehmer seid, das mag auch sein, da geht es um individuelle Marktwerte, das mag alles dahingesetzt sein, aber selbst das muss mir doch eigentlich der innerste Antrieb dann auch sein, dass ich meinen eigenen Marktwert steigere, und das tue ich nicht, wenn ich auf Platz 14 spiele oder um Platz 15 und gerade so die Klasse halte. Jetzt muss ein Punkt her, es muss eine Wende her in dem Zusammenhang, und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern im Gesamten, dass wir wieder auch Freude daran haben. Wir wollen positiv sein, wir wollen mehr aus diesem Verein machen. Das muss doch das Ziel sein, und wir können nicht immer das einfach nur so hinnehmen und sagen, ja gut, dann haben sie jetzt mal wieder schlecht gespielt, ärgere ich mich kurz, dann gehe ich wieder nach Hause. Das haben wir in der vergangenen Saison gemacht, und wir haben dann irgendwann entschieden, okay, wir hauen nicht noch weiter drauf, sondern versuchen, das Optimum rauszuholen, dass wir uns nichts vorwerfen können. Mittlerweile ist doch klar, dass wenn das einfach so weitergeht und man nicht den Eindruck hat, die Mannschaft glaubt da dran, beziehungsweise glaubt an sich und ist so entsprechend motiviert, warum sollen es denn dann bitte die Fans sein? Ich erwarte natürlich auch von Seiten der Fans, dass es eben nicht so läuft von wegen, was kann der Verein gefälligst für mich tun, und wenn ich da nicht einen optimalen Nutzen rausziehe, dann ist scheiße und dann kehre ich dem Verein den Rücken. Das ist für mich auch kein Fantum in Anführungsstrichen, aber ich erwarte letztendlich, dass jetzt ein Impuls kommt von Seiten der Mannschaft. Wie ihr das anstellt, ist mir eigentlich egal. Aber ich weiß, dass gerade das Spiel gegen Bremen unwahrscheinlich wichtig ist, denn darauf die Woche, da kommen die Bayern, und das wird wahrscheinlich kein hoher Heimsieg werden für uns. Und wenn du beide Spiele vergeigen solltest, dann haben wir ein richtiges Problem und dann reden wir über noch ganz andere Dinge. Deswegen jetzt nochmal der eindringliche Appell, versucht das, was in euch steckt und was möglich ist. Und meinetwegen, wenn die Motivation ist, straft alle Lügen, dass sowieso keiner an euch glaubt. Aber es mit den Auftritten, wie ihr es gerade tut, gerade dann auch mit den Auftritten nach dem Spiel, wie Sachen bewertet werden, wie auf Sachen geguckt werden wird, da geht momentan viel kaputt. Ich sage es nur, ja, wie der Eindruck ist bei ganz, ganz vielen Fans. Und da müssen wir sehr, sehr aufpassen, dass wir nicht mehr kaputt machen, als es ohnehin schon der Fall ist. Deswegen bitte, bitte, in dem Fall sage ich tatsächlich mal bitte, macht was und tut was und lasst es nicht so laufen und vor allen Dingen lasst es nicht so aussehen, als wäre es euch egal. So, und bei der ganzen Debatte ist mir aber auch wichtig, und das geht dann eher so wieder ein bisschen an die Adresse der Fans, da ja auch sehr intensiv diskutiert im Wolfsblog, kann man auch nachlesen. Und immer wieder gerne auch die Aufforderung, das ist hier keine Einbahnstraße. Also wer gerne mir schreibt, der darf mir auch gerne hier in der Sendung oder darf gerne bei mir in der Sendung auch zu Gast sein. Und dann diskutieren wir das auch aus. Sind ja durchaus auch unterschiedliche Meinungen ja gefragt, auch von meiner Seite aus. Ich möchte das wissen. Wölfe Radio Hotline sei an dieser Stelle genannt, 015789070123, oder auch bei den Fan-Talks. Bewerbt euch, meldet euch, sagt, ich möchte auch gerne mal dabei sein. Das ist immer eine ganz tolle Veranstaltung, finde ich, und eine Möglichkeit, sich dann auch vor einem breiteren Publikum mal auszutauschen und das Ganze auch dann mal verbal zu machen und nicht nur, in Anführungsstrichen, allein gramgebeugt über der Tastatur. Aber wie gesagt, dieser Appell, den ich gerade ansprach, so ein bisschen geht es auch dann halt tatsächlich in die Fanrichtung. Wir müssen auch fair bleiben, was die Bewertung angeht. Ich habe sehr viel gelesen, auch vor allen Dingen nach dem Stuttgart-Spiel. Da ging es dann darum, dass ja, das Spiel war scheiße. Nein, das Spiel war nicht scheiße. Die erste Halbzeit war okay. Die war okay bis sehr in Ordnung. Man hat das glückliche Führungstor, weil man das ein Geschenk bekommen hat vom Gegner, mit einem sehr guten Abschluss von Divock Origi. Dann ja im Griff gehabt. Man hat es versäumt, den zweiten Treffer nachzulegen. Und das ist dann entsprechend das Problem gewesen. Nämlich der Gegner stellt um in der Pause, taktisch um, setzt noch einen schnellen Stürmer vorne rein mit Ginzek und schon hat der VfL Probleme. Man hat gesehen, und das hat sich dann, und das so ziehe ich so ein bisschen parallel zum Schalke-Spiel, läuft man uns da früh an, und das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, läuft man uns da früh an, dann haben wir Probleme, das Spiel zu entfalten. Wir kommen nicht vernünftig raus. Wir sind nicht in der Lage, ein vernünftiges Aufbauspiel dann entsprechend zu entwickeln. Wenn man uns auf den Füßen steht, wenn man eklig spielt, wenn man assig spielt, Frankfurt hat es vorgemacht, dann haben wir Probleme. Das heißt, ich muss mich darauf einstellen. Und das hätte man in der Halbzeit gekonnt, aus meiner Sicht. Diese Nummer, jawohl, wir gehen irgendwie aufs zweite Tor. Richtig, muss man auch so machen zu Hause, weil wir können dann kein Spiel nach Hause verwalten. Das wussten wir oder das wissen wir ja auch letztendlich. Und dann lässt man sich da abkochen, wieder mit mehr Laufbereitschaft, wieder mit mehr Engagement des Gegners. Und der Gegner, der dann viel investiert, wird dann belohnt schließlich und dann können wir froh sein, wenn wir noch unentschieden gespielt hatten, so wie es gegen Stuttgart der Fall ist. Oder wir finden gar nicht richtig ins Spiel und haben dann auch nicht die Möglichkeiten, wie es dann gegen Schalke war. Und das sieht dann aus wie zu ganz, ganz vergangenen Zeiten, wo wir dann gar nicht mehr in der Lage waren, irgendwie reinzukommen. Aber letztendlich müssen wir immer in so ein Spiel reinzukommen, wollte ich sagen. Aber wir sollten, wie gesagt, bei der Bewertung auch immer fair bleiben und wir sollten auch den Verantwortlichen mal zuhören, die uns das aber auch natürlich auch erklären müssen, warum und weshalb sie das so gesehen haben, damit wir diesen ganzen, auch Vorwurf, der da immer im Raum steht, es wird alles schön geredet in Wolfsburg. Mario Gomez hat ja diese Schulterklopfer-Debatte entsprechend ins Leben gerufen. Das sind natürlich Sachen, die da auch nachwirken. Das heißt, von Vereinsseite aus oder von Spielerseite aus, da muss man sich dann mehr stellen, meinetwegen auch von Trainerseite aus, warum und weshalb das so gesehen wird. Und dann muss es auch mit belegbar bewiesen werden, das Ganze, dass das auch so war. Weil der allgemeine Fan-Tenor ist, das, was mir halt immer auch zugetragen wird, seit 2,5 Jahren bieten wir eine Scheiße an auf dem Platz. Das ist in Summe unterm Strich eine Wahrnehmung, die man, glaube ich, für die Mehrheit vielleicht unterstreichen kann, aber es ist nicht alles Mist. Und genau da müssen wir halt auch ein bisschen differenzieren und auch ein bisschen anständig sein. Ich weiß, das will nicht jeder hören. Ja, ich musste mir auch anhören, von wegen, wenn du Statistiken vorliest, dann dürfen die nicht auf Tür da sein, das Spiel zu schönen. Ja, tut es ja auch nicht. Ich lese ja nur vor, was da steht. Naja, und in dem Fall, weil man dann das Spiel gegen Stuttgart nochmal ranführen kann, da ist es dann halt auch nicht schmeichelhaft für den VfL. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass der Gegner mal locker 3 Kilometer mehr läuft als die eigene Mannschaft und entsprechend sich mehr reinhängt. Oder aber auch mit 54% deutlich mehr Zweikämpfe holt und das bei einem Auswärtsspiel. Das sind Sachen, die sind unnötig aus meiner Sicht. Das kann man trainieren. Das sind genau die Attribute, die man eigentlich sehen will. Wir erwarten doch gar kein Feuerwerk. Ja, das glaube ich ist so. Im Gegenteil, eigentlich möchten wir überrascht werden und vielleicht innerlich auch davon überzeugt werden, dass wir uns irren. Aber ich bitte darum, gerade auch von der Seite aus, dass das auch ein bisschen fairer zu bewerten, gerade wenn man auch auf einzelne Spieler drauf guckt. Wir können kein Interesse daran haben, Spieler niederzumachen oder zu verunglimpfen sogar, wie das mittlerweile auch schon fast passiert. Und das ist, normalerweise spricht man da ja nicht so gern drüber, aber mir ist es ein Anliegen, weil es gehäuft auftritt in letzter Zeit. Und das müssen wir abstellen und zwar schleunigst abstellen. Und am besten macht man das mit einer vernünftigen Leistung. Aber wie gesagt, auch die Bitte, dass dann das auch entsprechend erklärt wird, warum, wie und welche Maßnahmen getroffen werden und warum und weshalb man so gespielt hat und was man überhaupt an positiven Ansätzen da jetzt mitnimmt. Weil, und was auch nicht gut war, vielleicht muss man da auch mal Klartext reden, auch mal ein bisschen öffentlicher Natur. Das sind vielleicht auch so Punkte, die da als Anregung oder die ich gerne als Anregung mal mitgeben würde. Ja, deswegen die Statistikgeschichte heute ein bisschen kürzer, weil es eigentlich nur das unterstreicht, was ich vorher auch schon gesagt habe und was dann letztendlich auch zu der Unzufriedenheit bei den Fans geführt hat. Ein weiteres Thema, was Unzufriedenheit hervorgerufen hat bei den Fans, war ja die Debatte um Daniel Didavi. Kabinenpredigt. Ich denke mal, die meisten werden es mitbekommen haben. Daniel Didavi hat nach dem Stuttgart-Spiel ein Interview gegeben bei Sky. Das war so, nicht ganz von Zufriedenheit geprägt, sagen wir es mal so. Und er wurde dann halt auch auf die Pfiffe angesprochen. Und dann sagte er den Satz, das Wolfsburger Publikum sei ja auch bekannt dafür, dass man hier anspruchsvoll ist. So, das hat, und in dem Moment, als ich es gehört habe, habe ich mir schon gedacht, das ist nach so einer Leistung in der zweiten Halbzeit, insbesondere auch von Daniel Didavi, nicht das adäquate Mittel, so möchte ich es mal sagen. Also ich habe mir schon gedacht, dass da was kommt, hatte gehofft, dass es nicht der Fall ist, aber natürlich bekommt man das mit und es sorgt für Unruhe letztendlich. Deswegen erstmal generell als Bewertung unglücklich so eine Aussage, wenngleich es gar nicht so schlimm ist, weil ich habe auch schon öfter mal gesagt, oder das ist ja auch relativ bekannt, wir müssen an unserer Anspruchshaltung letztendlich arbeiten und der Erwartungshaltung. Und wenn wir hier von Europa reden oder sonst irgendwas oder insgeheim noch von alten Zeiten träumen, dann ja, dann dürfen wir als Fans das, aber eigentlich ist das nicht realitätsnah aus meiner Sicht. Und dann darf auch nicht dazu führen, dass wir dann sozusagen die Mannschaft niederpfeifen. In dem Fall liegt es aber anders, nämlich als Spieler in so einer Situation mit der Punkteausbeute, mit der Leistung gesamt in der Saison, sollte man sich mit solchen Äußerungen vielleicht zurückhalten aus meiner Sicht. Aber mir war es wichtig, das auch mal zu diskutieren und zu fragen, als Wölfe-Radio-Frage der Woche, ist Daniel Didavi jetzt sozusagen in der Pflicht, sich auch dafür zu entschuldigen oder das mal gerade zu rücken vielleicht auch oder wird das auch alles aufgebauscht nur? Und da gab es ein sehr, sehr interessantes ja, Echo bei den Fans, nämlich auch eine sehr, sehr unterschiedliche Meinung, was das angeht. Und da sind wir bei dem Thema, was ich auch gerade am Anfang angesprochen habe. Und so hat mir WOP-Supporter zum Beispiel geschrieben, er sagt, für diese Aussagen braucht es keine Entschuldigung, er sollte mal selbst seine eigene Leistung überprüfen und ob er immer 100% gibt. Momentan sieht es nicht so aus, als ob er dies machen würde. Ebenfalls geschrieben hat mir VfL Mark, er sagt, eine Entschuldigung würde ich auch als übertrieben ansehen, Didavi ist ein Mensch wie jeder andere auch und wenn man in der Emotion mal was raushaut, was nicht glatt gebügelt ist, dann soll das eben so sein. Für mich wirkt die Aussage auch eher paradox zu dem, was Gomez dazu bewogen hat, mal deutlich zu werden, Thema Schulterklopfer, egal wie schlecht man war, alle so scheint das Anspruchsdenken doch nicht so ausgeprägt zu sein, vielleicht haben beide aber auch unterschiedliche Wahrnehmungen, was weiß ich schon. Ja, danke VfL Marc für deine Meinung. User Daniel ist dann nicht ganz so entspannt. Er sagt, ich würde das nicht verharmlosen. Diva Didavi sollte sich öffentlich entschuldigen und vor seiner eigenen Haustür kehren. Wir Fans haben in letzter Zeit bedingungslos supportet und hinter der Mannschaft gestanden. Da sollte sich ein millionenschwerer Söldner mit mäßiger Einsatzleistung vorher überlegen, was er sagt. Das ist mal harter Tobak von Daniel, aber halt auch Meinung in der Wolfsburger Fanszene. Und per WhatsApp-Sprachnachricht hat sich der Philipp bei mir gemeldet und ja, er hat auch nochmal eine ganz andere Sicht oder eine besondere Sicht auf die Dinge, finde ich. Ich finde es ganz interessant, wenn man eine Woche vorausschaut oder zurückschaut. Besser gesagt, findet man ein ähnlich interessantes Interview von ihm schon nach dem Spiel in Hannover, wo er auch schon aus meiner Sicht von der Körpersprache sehr genervt war von dem Spiel, ne, wo wir 1-0 gewinnen, diesen ersehnten dreckigen Sieg auch mal holen, den es halt auch einfach mal braucht, gerade wenn man den Platz in Hannover gesehen hat und die Umstände, mit denen wir da hingefahren sind, hat Didavi trotzdem sehr neben sich gewirkt. Er war nicht so wirklich zufrieden. Ne? Er hat immer davon geredet im Interview, dass wir viel, viel besser Fußball spielen können und so weiter. Aber wenn man ehrlich ist, hört man diese Floskel bei Wolfsburg schon jetzt 1,5 Jahre lang. Und ich weiß nicht, Didavi ist sicherlich ein sehr wichtiger Spieler für uns, keine Frage, überragend technisch gesehen und torgefährlich dazu, aber gerade solche Äußerungen helfen auch einer Mannschaft nicht wirklich, wenn man dann die Körpersprache zum einen sieht und zum anderen seine Äußerungen im Spiel, finde ich das schon teilweise sehr fragwürdig. Also durchaus gemischte Bewertungen, was die Äußerung von Daniel Didavi zum Thema anspruchsvolles Wolfsburger Publikum angeht. Ich kann nochmal an alle Seiten nur appellieren, versucht eher drauf zu gucken, was sind denn unsere Gemeinsamkeiten und nicht, was uns unterscheidet. Denn, glaube ich, nun, das haben wir ja auch in der letzten Saison gesehen, nur gemeinsam und zusammen, wenn wir da vorankommen und wenn wir da so eine Kultur des ihr hier und wir da etablieren wieder, dann werden wir da den Verein nicht voranbringen und schon gar nicht aus dieser Situation rauskommen. Danke an alle Beteiligten. Demnächst gibt es wieder eine Wölfe-Radio-Frage der Woche und schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Vielen Dank. VfL intern. Und da beschäftigen wir uns heute im Wölferadio mit einem sehr, sehr interessanten Aspekt, nämlich mit der Gesundheit der Spieler. Ihr wisst ja, wir haben auch durchaus Verletzte zu beklagen in dieser Saison, die dann ja während der Spiele raus mussten. Jetzt war ja Marcel Tisserand derjenige, der da jetzt auch wahrscheinlich 2 Wochen ausfällt mit einer Muskelverletzung. Die Frage ist natürlich, wie geht es dann weiter? Was passiert dann beim VfL in so einem Fall? Wie wird mit Spielern umgegangen? Wie wird auch letztendlich dann auch die Leistung gemessen? Und welche Faktoren spielen dann letztendlich eine Rolle? Das macht beim VfL die Abteilung VfL Med und den Leiter der VfL Med, den begrüße ich jetzt am Telefon und das ist Heiko Wehe. Schönen guten Tag, Herr Wehe. Grüße Sie. Sie, hallo. Ja gut, vor einem Jahr hat man sich mit der VfL Med in diesem Bereich neu aufgestellt. Wie fällt denn da Ihre Bilanz aus bislang? Also wir sind mit der Etablierung dieser neuen Abteilung bisher sehr zufrieden. Ist alles störungsfrei, hat das funktioniert. Und auch die Zusammenarbeit mit den bisherigen Kollegen und den neuen klappt eigentlich reibungslos. Jetzt hat man ja als Fan von außen nicht so den Einblick. Wie läuft denn da konkret die Zusammenarbeit bei VfL Med? Wer arbeitet denn da alles überhaupt zusammen? Also der Grund zur Einführung dieser neuen Abteilung war einfach, dass wir alle Dinge, die so mit der Medizin zu tun haben, beim Verein hier beim VfL Wolfsburg zu bündeln. Und da gehören eigentlich alle Player dazu. Das sind die Ärzte, die Physiotherapeuten, das sind Chiropraktoren, die externen Dienstleister, die wir haben, die Radiologen, eigentlich alles, was damit zu tun hat, werden dort gebündelt. Und wir versuchen allen unseren Spielern halt das bestmögliche Netzwerk dann auch zu bieten. Es ist ja eines der Ziele von VfL Med, so habe ich jedenfalls dann in der Pressemitteilung von damals gelesen, Sicherstellung von einheitlichen Standards. Das ist ja mal so eine schöne Business-Aussage, was da so rüberkommt. Was verbirgt sich denn dahinter konkret? Was sind denn diese Standards? Ja, die Standards beziehen sich auf verschiedenste Bereiche. Wenn wir da mal von Verletzungen ausgehen, dass so die Abläufe eigentlich überall gleich gemacht werden, dass die gleichen Ansprechpartner da sind, die gleichen Schnittstellen und dass die Behandlung insbesondere auch überall gleich läuft. Wir haben ja nicht nur unsere Lizenzmannschaft, die ja immer so im Fokus steht, sondern wir haben ja auch noch die Akademie, wir haben die U23 und selbstverständlich auch unsere sehr erfolgreichen Frauen, dass wir dort halt gewährleisten können, dass überall auch auf einheitlich hohem Niveau gearbeitet wird. Das bedingt die Nachbehandlung, die Nachbehandlungspläne, das bedeutet aber Prävention, also Vorbeugung von Verletzungen. Dann setzen wir vor der Saison viele Tests ein, die wir auch während der Saison wiederholen, dass halt überall jeder Mannschaft die Tests auch gleich durchgeführt werden und wir die gleichen Schlüsse daraus ziehen können. Wenn ein Spieler sich verletzt, dann heißt es ja so lapidar, er geht in die Reha oder er muss in die Reha. Dahinter verbergen sich aber ganz, ganz viele Einzelschritte, möchte ich mal sagen. Was läuft denn da genau für eine Maschinerie an? Wie läuft denn so eine Reha dann letztendlich ab? Und wie kann man das vielleicht auch exemplarisch mal erklären? Ja, der erste Weg bei einer Verletzung, wenn sie denn dann leider auftritt, ist halt immer, dass der zuständige Mannschaftsarzt die Verletzung aufnimmt, diagnostiziert und die ersten nötigen Diagnostikschritte einleitet. Und dann der Physiotherapeut anhand der Diagnose und der Vorgaben der Ärzte dann mit der Behandlung beginnt. Sind also in der Regel erstmal passive Maßnahmen, die dann weiter dahin münden, dass es einfach aktiver wird, dass dann eine Zusammenarbeit mit dem Reha-Trainer stattfindet. Währenddessen der Arzt immer die Kontrolle behält, also er behält den Spieler immer im Überblick. Es werden wöchentlich Teambesprechungen durchgeführt, wo auch der Trainer dabei ist, damit alle immer auf dem gleichen Stand sind. Und ein entscheidender Faktor bei einer erfolgreichen Reha ist eigentlich, oder Nachbehandlung, ist die Kommunikation. Je besser die Kommunikation der einzelnen Mitwirkenden ist, desto schneller ist auch die Reintegration dann auf den Fußballplatz. Und so, je weiter wir Richtung Mannschaftstraining kommen, desto größer werden die aktiven Therapieelemente, die der Spieler so hat oder die Spielerin. Das heißt, es wird dann an Geräten trainiert, es wird dann draußen trainiert auf dem Fußballplatz, es werden fußballspezifische Übungen gemacht, bis er dann wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen kann und dann voll einsatzfähig ist. Letztendlich ist es ja so, dass ein Spieler, der verletzt ist, in so einer Ausnahmesituation steckt. Kann mir ja vorstellen, dass man da durchaus ungeduldig ist. Man will ja schnell wieder aufs Feld. Wie geht man da sozusagen auch als Betreuer, als ärztlicher, medizinischer Betreuer da auch dann vor? Ist man da Seelentröster? Ist man da Kollege? Was ist man da in dem Zusammenhang? Ich kann mir auch vorstellen, dass da eine gewisse Distanz auch manchmal ganz gut ist. Wie läuft das beim VfL? Genau die Attribute, die Sie jetzt genannt haben, sind die, die eigentlich die Rolle des Therapeuten auch widerspiegelt. Wobei auch der letzte Punkt, eine gewisse Distanz, eigentlich ein ganz wesentlicher Bestandteil der Rolle darstellt. Also dass man auch immer eine gewisse Distanz hat zu den Spielern, das ist ganz, ganz wichtig für beide Seiten, aber auch für den Spieler, aber auch für den Therapeuten. Und ansonsten sind es genau die Dinge, der eine muss mehr motiviert werden, angetrieben werden, der andere muss gebremst werden. Wobei halt in der Regel alle Spieler das gleiche Ziel haben, so schnell wie möglich wieder auf den Platz zu kommen. Sieht man das als Therapeut gleich oder muss man da ganz, ganz viele Gespräche führen oder hat man da den Blick, wen man da auch ein bisschen härter rannehmen muss oder wo man vielleicht dann doch eher die Schulter zum Ausweinen sein muss? Ja, das erkennt man relativ schnell und da haben wir natürlich auch den Vorteil, dass unsere Therapeuten zum Teil schon sehr, sehr lange bei uns sind und die eine extreme hohe Erfahrung mit sich bringen. Und ja auch unser Mannschaftsarzt, der Dr. Pfeiler, schon über 20 Jahre bei uns tätig ist, was auch eine Rarität in der Bundesliga ist, weil man ja immer wieder liest, dass irgendwelche medizinische Teams, Ärzteteams ausgewechselt werden. Das ist bei uns gar nicht der Fall und das spielt halt eine große Rolle, weil da unheimlich viel Erfahrung dann da ist. Jetzt muss ja auch ein Ziel vor allen Dingen sein, dass sich die Spieler gar nicht erst verletzen. Da haben wir das Stichwort Prävention ja auch schon angesprochen. Wie läuft das beim VfL? Auf welche Maßnahmen wird da gesetzt? Ja, das sind zum einen, dass man zu Beginn der Saison einen Status erhebt. Also mal untersucht aus allen Bereichen, wie ist im Moment die Befindlichkeit des Spielers. Dann werden körperliche Tests gemacht, also Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Koordination und Schnelligkeit. Und dort werden halt, wenn Defizite da sind, ganz individuell zum normalen Training halt spezielle Programme durch die Athletiktrainer angeboten. Und das ist ein wesentlicher Punkt in der Prävention oder auch in der Diskussion mit dem Trainer, wenn man mal sagt, Mensch, der Spieler ist im Moment sehr belastet, wir nehmen den mal für eine Trainingseinheit raus, dass man da Empfehlungen gibt. Und in der Regel hält sich dann das gesamte Team auch daran. Das heißt, man kann das sehen und auch an den Werten ableiten, nach dem Motto, wenn wir jetzt nicht was machen, hat der Spieler in 3-4 Wochen eine Verletzung. Ja, manchmal dauert es gar nicht 3-4 Wochen, sondern man kann das schon relativ kurzfristig auch sagen, weil wir ja auch sehr häufig auch Blutwerte nehmen, eigentlich 3-mal die Woche, sodass wir auch ganz aktuelle Bilder immer haben der Spieler, sodass wir da auch sehr kurzfristig reagieren können. Blutwerte ist ein ganz gutes Stichwort. Die meisten Fans kennen das ja vom guten alten Laktattest, also wo man die Runden dreht und dann hinterher ins Ohr gepiekst wird und dann kann man da entsprechend sehen, wie fit der Spieler ist. Ist das heutzutage, weil das ja so ein bisschen der Medizinball in der Leistungsdiagnostik ist das heutzutage noch zeitgemäß oder gibt es da andere Tools? Wie würden Sie das sehen? Also wir führen diese Laktatwertmessung auch noch durch, haben aber zusätzlich noch die Spiroergometrie als weitere Möglichkeit innerhalb der Testverfahren. Und je nachdem, welchen Test der Trainer bevorzugt, können wir dann entweder den einen oder den anderen anwenden. Sicherlich gibt es immer wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, der Test sei nicht aussagekräftig oder man soll lieber einen anderen machen. Aber das ist auch sehr stark abhängig vom Trainer und welche Erfahrungen und auf welchen Erfahrungen er sein Training aufbaut. Und da sollte man sich auch dran halten, weil letztendlich der Trainer insgesamt auch alles verantworten muss. Und die Methode, die Sie angesprochen haben, nur dass man sich als Hörer das auch bildlich vorstellen kann, das ist das, wenn die mit der Atemmaske auf dem Laufband rumrennen, richtig? Genau, das sieht dann ganz lustig aus. Haben eine Maske auf und werden dann auch maximal belastet. Und es ist einfach ein anderes Testverfahren. Die Aussagen danach dienen ja eigentlich dann, den Trainingszustand zu messen und eine Aussage zu haben, wie der trainieren muss. Zu Ihrem Bereich gehört ja auch die Ernährungsmedizin. So allgemein ist ja eigentlich nur bekannt, dass man ja als Spieler dann in der Kabine schon irgendwie einen Teller Nudeln kriegt, um die Reserven aufzufüllen. Aber wie wichtig ist das? Wie aussagekräftig ist das auch von den Spielern, von Spielerseite aus? Und wenn man so mehr ein bisschen sündigt, kann man das dann an den Werten auch immer gleich sehen, die sie dann ermitteln und erheben? Die nicht so Disziplinierten sind ja meistens wir Betreuer. Wir können natürlich mal manchmal andere Sachen essen als die Spieler. Aber die Spieler selbst haben eigentlich alle einen individuellen Plan. Es wird regelmäßig die Körperzusammensetzung über eine elektronische Messmethode aufgenommen, sodass wir sofort sehen, wenn sich da Veränderungen ergeben sollten. Und dann kann man auch individuell mit den Spielern direkt sprechen und sagen, Mensch, brauchst du da Hilfestellung? Dann haben wir ja Spieler, die sich speziell ernähren, sei es jetzt vegan oder vegetarisch, sodass wir denen auch Hilfestellung an die Hand geben. Und ansonsten unser Koch, der ja auch bei den Spielen immer dabei ist, achtet dann schon darauf, dass er ausgewogen ist. Ernährung muss auch Spaß machen, sonst sind die Spieler auch irgendwann frustriert. Es soll abwechslungsreich sein und auch noch schmecken. Das ist manchmal nicht so einfach, alles zusammenzubringen. Aber wir versuchen das schon sehr individuell zu machen. Dann frage ich dann nochmal direkt nach, wie schädlich sind denn dann so ein Nuss-Nougat-Creme oder eine Cola oder mal ein Bierchen? Naja, ein Bierchen haben wir jetzt selten. Aber es ist wie mit allem, alles in Maßen. Und es gibt sicherlich auch mal Phasen in der Saison, auch wenn Pause ist oder über Weihnachten, wo man vielleicht dann auch mal Nuss-Nougat-Creme zu sich nehmen kann im normalen Leistungsbetrieb, wenn dann wirklich auch englische Wochen anstehen, dient auch die Ernährung der Regeneration, ist ein wichtiger Punkt. Da sollten die Spieler schon auch sich dran halten, was sie auch in der Regel machen. Werfen wir zum Schluss nochmal einen Blick in die Zukunft. Da hat sich auf dem sportmedizinischen Sektor einiges getan. Stichwort gläserner Spieler, gläserner Patient in dem Zusammenhang. Da bleibt ja fast kaum was verborgen. Wie kann man damit rechnen oder womit kann man rechnen, was dann in der Zukunft noch passiert? Mit welchen Zukunftsthemen werden sich denn bei der VfR Med noch auseinandersetzen in den kommenden Jahren? Ja, im Moment sind unsere Gedanken genauso wie eigentlich überall in der Digitalisierung, tatsächlich auch in unserem medizinischen Bereich. Es nützt einem ja nichts, wenn man ganz viele Daten sammelt und noch mehr Daten hat noch mehr sammelt, sondern man muss da ja auch die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und wir sammeln ja die Daten nicht, weil wir Freude daran haben, sondern wir wollen dem Trainer ja auch Dinge an die Hand geben, von denen er dann profitieren kann. Und da glauben wir, dass jetzt auch gerade im Rahmen der Digitalisierung wir da noch mehr Hilfestellung bekommen, um dann auch noch schneller vielleicht Ableitungen daran abzuziehen. Also wann jemand sich verletzen kann, dass wir da schon so Frühwarnsysteme haben. Und das sind eigentlich so die nächsten Dinge, die da anstehen. Ja, wirklich sehr, sehr interessante Dinge. Vielen Dank. Ich fand das auch mal ganz interessant oder spannend, mal zu hören, wie das Team hinter dem Team arbeitet. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig für die Fans oder aus Fansicht, dass die Spieler fit werden oder fit bleiben. Und darüber habe ich gesprochen mit dem zuständigen Leiter der Abteilung VfR Med, Heiko Wehe. Und ich danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ganz lieben Dank. Kombinationsspiel. Und da geht es natürlich um das wichtige Spiel am kommenden Sonntag bei Werder Bremen. Im Abstiegskampf geht es in die Hansestadt und darüber spreche ich mit dem Bremer TV-Journalisten Patrick Kreitz. Grüß dich, Patrick. Grüß dich, Lenny. Hallo und hallo ans Wolfsrudel. Ja, schön, dass du mal wieder zu Gast bist im Wölferadio. Ihr habt ja ein ähnliches Schicksal erlitten wie wir, nämlich im Pokal seid ihr ausgeschieden, Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen. Ist das bitter, weil das ja ganz gut losging oder sagst du, ja, ist halt so? Ja, also unterm Strich natürlich bei dem Ergebnis, das man hinterher rausfliegt, ist das auf jeden Fall bitter, wenn man am Anfang so gut aufgedreht hat und einfach auch gezeigt hat, dass so die Tabellensituation bei beiden Vereinen nicht immer so das aussagekräftigste Kriterium sein sollte. Ne? Also der Werder hat sich wirklich sehr, sehr gut angestellt, aber irgendwie, wie ich fände, unterm Strich auch ein bisschen überdreht und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass man sich eben da doch noch den Ausgleich geholt hat und am Ende war einfach, glaube ich, die Kraft nicht mehr da. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, und wahrscheinlich auch ganz, ganz viele, wie konstant ist denn Werder dann überhaupt in dieser Saison? Das kann ich aus der Entfernung eigentlich gar nicht so richtig beantworten. Ja, Konstanz, das ist so die große Sache. Also gerade jetzt unter dem neuen Trainer, unter Kohfeldt, hat man schon gemerkt, es geht eigentlich immer gut nach vorne. Also man ist konstant eigentlich mit guten Leistungen gesegnet, man belohnt sich aber nicht dafür. Also es hat ganz oft Situationen gegeben, wo einfach die Chancenverwertung einfach gratuit war und dadurch natürlich, wenn man ganz oft vorne steht, aber hinter die Dinger nicht reinmacht, hat man nichts davon. Und das hat er selber ja auch noch gesagt vom letzten Spiel gegen Schalke in der Liga, dass es einfach unbefriedigend ist, wenn alle hinterher immer sagen, Mensch, habt ihr gut gemacht, habt toll gespielt, so auch gegen Bayern zum Beispiel, aber gegen Bayern gut, da kann man natürlich verlieren. Aber es gab ganz viele Partien, wo man einfach dann gut auftritt, aber hinterher sich dadurch einfach nicht belohnt. Und das hat sich dann doch endlich mal gegen Schalke so ein bisschen geändert. Das war so ein Spiel, was aus der Reihe geschlagen hat. So ein typischer dreckiger Sieg, den man vielleicht nicht unbedingt verdient hat, aber wo man die 3 Punkte gerne mitnimmt. Und gestern gegen Leverkusen war es eigentlich ja auch dann so. Ne? Also toll aufgespielt, aber im Endeffekt dann eben wieder rausgeflogen. Und das ist so die traurige Konstante eigentlich der letzten Wochen. Spiel gegen euch ist ja auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten von uns, Max Kruse. Wieso funktioniert der in Bremen offenbar besser? Ist man da toleranter, was auch die Eskapaden vielleicht angeht? Und wie zufrieden bist du eigentlich mit ihm? Gut, okay, also ich meine zufrieden unter dem sportlichen Aspekt auf jeden Fall natürlich, weil er ist einfach in seinem ersten Jahr extrem gut eingeschlagen. Da muss man ja trotzdem immer noch sagen, auch obwohl er die erste Phase wegen einer Verletzung verpasst hat, das war ja schon fast eigentlich genau in dieser Saison das Gleiche, auch relativ früh wieder verletzt, mehrere Spiele verpasst und trotzdem ist er einfach so die Figur, die alle suchen, der einfach auch das Spiel antreiben kann. Schlecht finde ich es dann natürlich, wenn sich alles nur noch auf ihn irgendwie konzentriert, weil das ist auch gestern so ein bisschen, fand ich so, dass das auffälliger gewesen, so zum Schluss, als man merkte, irgendwie will man wieder was nach vorne machen, also noch vor dem Führungstreffer der Leverkusener, wurde irgendwie alles so auf Kruse gespielt, und wenn das das einzige Rezept ist, dann ist es natürlich dann eine Situation, wo er nicht funktioniert oder wo es einfach nicht klappt oder zu sehr gedoppelt wird oder wie auch immer, dann kommt man da nicht groß mit weiter. Ansonsten ja zu der Frage, was machen wir anders, kann ich gar nicht so wirklich was zu sagen, was so intern da anders läuft. Ich glaube aber, Kruse selber hat hoffentlich auch selber mal den Zeitpunkt erkannt, dass er an sich einfach arbeiten muss, wenn er nicht völlig in der Bedeutungslosigkeit versinken will, wird durch seine Eskapaden, weil dass das Talent da ist, das lässt er jedes Mal ja zeigen, aber wenn man das so wie bei euch damals mit so einer Geldaffäre oder was es sonst noch alles für mutmaßliche Videos und sonstige Geschichten gegeben hat, sich selber ruiniert, dann ist so eine Karriere schnell mal irgendwo im Sande verlaufen, und ich glaube, er ist vielleicht da einfach ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen reifer geworden, aber erwachsener geworden. Und scheint einfach in Bremen ein bisschen zu passen, da natürlich der Verein ja auch eher so ein bisschen beschaulicher ist im Vergleich zu anderen vielleicht in der Liga, wo so ein bisschen mehr Hollywood drumherum gemacht wird. Wenn du Kruse jetzt mal rausnimmst, wer sind da bei euch noch so die Schlüsselspieler? Auf wen wird es am Sonntag auch dann ankommen? Also ich finde, dass Thomas Delaney sich wunderbar eingefügt hat, weil er jetzt ebenfalls in Bremen ist. Also das ist ein ganz toller Antreiber, einer, der auch selber mal gesagt hat, glaube ich, ist vor einigen Monaten als Bremen in der gelbe Kartenstatistik relativ gut da stand, also gut im Sinne von sehr fair, was auch weiterhin gut ist. Er sagt, es ist immer schön, wenn man irgendwie auch fair zum Gegenspieler ist, aber es zeigt auch, wir gehen irgendwie nicht richtig rein, und das hat sich so ein bisschen auch gewandelt. Ob es jetzt statistisch auch irgendwie untermauert ist, weiß ich nicht, ist aber auch im Endeffekt egal, auf jeden Fall stimmt die Einstellung. Und er ist auch hundertprozentig jemand, der da antreiben kann. Slatko Jurovic hat auch viel in der Vergangenheit so ein bisschen von seinem Esprit zwar verloren, kommt jetzt aber auch langsam wieder, also auch jemand, der da einfach die Richtung vorgeben kann, gerade den jungen Kerlen Maxi Eggestein, der einfach rennt wie ein Bekloppter, haben sie gestern auch nochmal, glaube ich, gesagt, haben sie jetzt im Pokal auch nochmal gesagt, dass er einfach extrem viel Kilometer macht, und ich glaube, ich war ein Spiel hatte, wo er 14 Kilometer gelaufen ist, also das braucht man jetzt auch, jemand, der den Kampf anführt und jemand, der den Kampf mit annimmt und sich einfach auch dann in den Mannschaftsdienst stellt und dann ackert vorne und hinten. Und ja, das sind so die Leute, denen ich das ganz gut zutraue, und ich glaube, es ist scheitert auch nicht zwingend am Personal. Das ist ganz oft auch in der Vergangenheit die Einstellung gewesen. Hast ja den Trainer eben schon angesprochen. Scheint ja so ein bisschen auch Bremer Modell zu sein, da auf die Nachwuchstrainer zu setzen. Skripnik und dann Nuri und jetzt den Kuhfuß oder wie er heißt. Oh. Wenn er das hört, dann wird er sauer sein. Er hat nämlich tatsächlich so viel Kritik erstmal eingesteckt nach dem Motto, er ist so unbekannt und kann doch gar nichts, dass er da so diesen berühmten Satz gesagt hat, naja, irgendwie, wer nicht mal weiß, wie ich heiße, der soll erst gar nicht anfangen, über mich zu urteilen, weil, glaube ich, sein Name ständig falsch geschrieben wurde. Kleine Anekdote so am Rande, das passt da gerade ganz gut zu Jagd. Florian Kohfeldt heißt der gute Mann eigentlich. Es ist tatsächlich, wie du sagtest, diese Bremer Art und Weise, wenn man sich nicht weiter zu helfen weiß, holen wir den U23er hoch und hoffen, dass das irgendwie was bewirkt. Ich bin da kein großer Freund von. Das hat man jetzt in den vergangenen Jahren eigentlich auch gesehen. Da ist am Anfang immer so ein Hype da, wenn es funktioniert, und spätestens eine Saison später, wenn dann wieder eine kritische Situation vor der Tür steht, finde ich, merkt man einfach immer die mangelnde Erfahrung der Leute. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Das hilft ihm auch nicht viel, dass er da irgendwie dass er der Beste seines Trainerlehrgangsjahres gewesen ist. Das ist natürlich auf dem Papier ganz schön, wenn man es ist, man muss aber auch in die Tat irgendwie ummünzen können. Und er hat natürlich einen denkbar schlechten Start bekommen, einfach wenn man ganz offensiv, so wie Frank Bauchmann das gesagt hat, der meint es, glaube ich, ganz gut, dass er transparent sein sollte, aber es ist einfach was anderes, was man gut meint und ob es dann auch gut gemacht ist, wenn man dann sagt, naja, das ist jetzt nicht so unsere erste Wahl gewesen, und so unterm Strich hat er mehr oder weniger ja gesagt, wir haben ganz viele gefragt, die wollten alle nicht, jetzt haben wir halt ihn, na gut, guck mal halt, was draus wird. Das ist natürlich nicht gerade ein besonders guter Start, wenn man von der Vereinsführung so eine Rückendeckung bekommt, aber er hat sich zumindest ganz gut eingefügt, klar, und das, was er spielt, nämlich diesen deutlich offensiveren Fußball als das, was sein Vorgänger Nuri ableistet, das macht es natürlich attraktiver, aber wie wir anfangs schon gesagt haben, wenn halt die Chancen nicht genutzt werden, dann wird es da auch relativ schnell finster. Wir hängen ja leider auch immer noch unten mit drinne. Entsprechend wird es dann wohl Abstiegskampf pur werden, was uns da am Sonntag erwartet. Wie siehst du die Entwicklung so aus der Entfernung, was da in Wolfsburg passiert? Ja, das ist auch eigentlich sehr, sehr schade, finde ich. Wir haben uns die letzten Jahre ganz oft jetzt hier schon genau über diese Spiele unterhalten, in fast ähnlichen Konstellationen. Immer wieder beide Mannschaften irgendwie nicht so wirklich unten raus, wenn sogar nicht wie jetzt noch ein bisschen schlimmer. Das ist eigentlich sehr schade. Ich wundere mich aber auch immer so ein bisschen, weil letztendlich das Potenzial in Wolfsburg ist ja immer vorhanden und da wird auch eigentlich immer viel am Personal geschraubt. Aber weiß ich nicht, das würdest du selber sagen. Ist vielleicht teilweise auch so, dass man da auch die Konstanz nicht so drin hat. Klar, dass Mario Gomez dann irgendwann doch zu seiner alten Liebe zurückgeht, das ist natürlich eine Sache, die einen da extrem kalt erwischt, kann ich mir gut vorstellen. Und wenn er dann auch noch im ersten Spiel gegen den alten Verein trifft, erst recht. Aber ja, es ist doch manchmal, finde ich, immer wie die letzten Jahre eher verwunderlich gewesen, weil ich jedes Mal die Hoffnung hatte, dass weder Werder noch der VfL sich da unten treffen. Ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Ja, den Satz mit dem, ihr habt doch so viel Potenzial, den kann ich zum Beispiel nicht mehr hören. Ja, nachvollziehbar. Aber also aus der Entfernung heraus kann ich es natürlich jetzt nicht so eingehend betrachten, wie jetzt alle, die zuhören werden. Aber es fühlt sich tatsächlich nicht so an und ich frage mich dann, wie andere Mannschaften, wie vielleicht Freiburg, gut, auch wenn die jetzt mittlerweile nicht völlig freigeschwommen sind, aber eigentlich jedes Jahr mal wieder mit einem relativ kleinen Budget sich da doch gut von unten fernhalten können, warum das da nicht funktioniert. Werden wir denn am Sonntag eine offensive Werder-Mannschaft zu sehen kriegen? Was glaubst du denn? Was erwartest du für ein Spiel? Also ich denke mal, wenn sie sich selber treu bleiben aus den letzten Spielen, werden die auf jeden Fall wieder Vollgas geben. Das ist genau ja auch die Philosophie, die Kohfeldt vertritt. Also im Gegensatz zu Nuri, sagte ich ja eingangs auch schon, der sehr defensiv orientiert ist, der da mal dafür gesorgt hat, dass hinten möglichst wenig passiert, was zwar anfangs auch ganz okay war, weil letztendlich hatte Werder vor einigen Jahren noch wirklich grundsätzlich immer alle scheuen Tore geöffnet und hat jeden eingeladen, Tore zu schießen. Das hatte sich zwar unter Nuri gebessert, aber nach vorne ging nicht viel. Das klappt bei Kohfeldt eigentlich ganz gut und vor allem, finde ich, ist die Einstellung mittlerweile auch zurück. Also man geht, glaube ich, als Werder-Spieler nicht mehr auf den Platz und sagt so, na, hoffentlich kommen wir hier nicht wieder irgendwie die Hütte voll, sondern da ist schon dieser Wille nach vorne und dieser Wille zu siegen, den sehe ich eigentlich bei allen gegeben. Muss man einfach nur schauen, ob es dann auch funktioniert. Und du sagst mir jetzt nochmal, ob dein Tipp fürs Spiel funktioniert, so zum Abschluss. Mein Tipp fürs Spiel, es wird auf jeden Fall umkämpft werden, das ist ganz klar. Ich glaube auch rein schon mit den Bestimmungen außen gerade, kaltes Wetter und da muss man auf jeden Fall irgendwie selber gucken, wie man auf Temperaturen kommt. Deswegen glaube ich, so ein lahmer Kick wird es nicht werden. Also freut mich halt nichts so ungut, würde mich natürlich freuen, wenn Bremen mit den 3 Punkten, wenn sie sich hier holen würden, etwas näher zu Wolfsburg aufschließen. Aber ich glaube, so eine Punkteteilung erscheint mir dann doch als sehr wahrscheinlicher. Oh geil, mal wieder ein Unentschieden, juhu, juhu. Wir werden sehen, wie es am Sonntag ausgeht. Das war Patrick Kreitz, er ist TV-Journalist in Bremen und kennt sich gut mit Werder aus, haben wir ja gehört. Und ich danke dir für das Gespräch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan geht zum Fotografen, möchte gerne Bewerbungsfotos machen, weil so Dauer-Hartz IV ist ja auch doof. Und ja, der Fotograf macht die Fotos, Eintracht Braunschweig-Fan guckt drauf und sagt, entschuldigen Sie mal, was soll das denn? Ja, auf keinem dieser Bilder sehe ich mir irgendwie ähnlich. Da sagt der Fotograf, seien Sie doch froh. Fan-Infos. Am kommenden Sonntag findet zum Spiel gegen Werder Bremen auch wieder ein Public Viewing in der Markthalle statt. Das ist das Hertie-Gebäude, ehemalige Hertie-Gebäude am Nordkopf. Und ja, das haben wir ganz erfolgreich schon gemacht beim Spiel gegen Hannover. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Butze war voll, Stimmung auch entsprechend dann nach dem Sieg. Und ich bin auch wieder mit am Start, weil wir das Ganze ja auch als Second Screen-Angebot bei Facebook Live ja streamen werden und haben uns wieder ein bisschen was einfallen lassen. Das wird eine ganz, ganz lustige Geschichte hoffentlich wieder. Und die Resonanz nach dem ersten Mal, die war auch entsprechend gut. Ich möchte aber an dieser Stelle nochmal eine Sache betonen. Das, was da in der Markthalle passiert, ist keine Konkurrenzveranstaltung zum Thema Auswärtsfahren. Ich wünsche mir, dass tausende Menschen, tausende Wolfsburg-Fans mit nach Bremen fahren und die Mannschaft dort vor Ort unterstützen. Wer das nicht kann oder weil er auch vielleicht noch gar nicht fahren darf, ist herzlich willkommen, in die Markthalle zu kommen und gemeinsam dann den VfL anzufeuern und das Spiel dort letztendlich zu gucken. Also wie gesagt, keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung der ganzen Geschichte. Denn aus den Leuten, die vielleicht in die Markthalle kommen, da fahren dann vielleicht dann irgendwann auch mal Leute mit auf so ein Auswärtsspiel. Und das muss ja das Ziel sein und das ist ja auch das Ziel dieser ganzen Geschichte, den VfL ein bisschen dichter dran auch an oder dichter an die Leute zu bringen, an die Fans. Und vielleicht bekommt dann der ein oder andere Bock, dann auch mal auswärts zu fahren. Das wäre mir ganz, ganz wichtig, denn wir wollen ja mehr Fans werden, auch in Zukunft. Und wir wollen gerade auch auswärts noch mehr Leute mitbringen. Und da ist das eine schöne Sache, vielleicht dann auch nochmal einen anderen Zugang zu finden zum VfL. Wir wollen ja den VfL auch wieder dichter ranbringen auch. Und ja, gerade in so einer Phase finde ich es wichtig, dass wir mehr machen rund um das Thema, anstatt weniger. Und deswegen bitte ich das dann auch so zu sehen. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass ihr alle Spaß habt und dass es euch dann auch gefällt. Für die kommenden Auswärtsspiele wird auch wieder was angeboten, nämlich entsprechende Bustouren. Fanfahrten Wolfsburg bietet auswärts in Mainz entsprechend was an. Da kennt man sich ja sehr, sehr gut mit aus. Da kennt ihr auch die Adresse wahrscheinlich, fanfahrt-wurzburg.de. Und der Volkswagen Fanclub bietet auch noch was an, nämlich eine ganz besondere Kiste mit Übernachtung und so weiter und so fort. Macht euch da auch nochmal schlau bei fußball-fanclub@volkswagen.de. Da kann man auch noch ein paar mehr Infos zu bekommen. Kann man auch mitfahren ohne Eintrittskarte letztendlich. Auch eine schöne Sache. Auswärts Hoffenheim steht dann ja danach an, 10. März. Und ja, Fanfahrten Wolfsburg bietet eine Tour an und auch die Altmark-Wölfe Gardelegen. Mehr Infos gibt es dann auch zum Beispiel in der VfL-App oder auf den entsprechenden Homepages, wo dann die Infos aus der Fanszene nochmal drauf sind. Ja, und damit möchte ich mich auch schon wieder verabschieden bei euch. Schön, dass ihr dabei wart. Wie es euch gefallen hat, schreibt mir wie immer entweder Wolfsblog oder auch bei Facebook. Da kann man mich erreichen oder auch unter der Wölfe-Radio-Hotline 0157 890 70123. Habt ihr vorhin gehört, das landet dann bei mir auch in der Show. Ganz, ganz wichtig ist mir da auch der Austausch, vor allen Dingen auch der kontroverse Austausch, aber bitte auch konstruktiv, dass wir uns austauschen über das, was beim VfL gut läuft und was vielleicht auch nicht so gut läuft und auch über die natürlich immer aktuelle Situation. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr alle in der kommenden Woche wieder bei Wölfe-Radio einschaltet. Bedanke mich fürs Zuhören. Und ihr wisst, was ich immer sage, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL.